Das Lamm und der Wolf. Es war einmal ein ungezogenes kleines Lamm. Jeden Tag brachte es sich immer wieder in Schwierigkeiten. Oh nein, ich bin voller Schmutz und stinke. Das wird der Mama überhaupt nicht gefallen. In diesem Moment kommt die Mutter und schaut das kleine Lamm ärgerlich an. Du hörst doch nie zu, oder? Ich habe dir gesagt, du sollst nicht aus einer solchen Höhe springen. Aber ich habe dir gesagt, dass es Spaß macht. Du hörst mir auch nie zu, Mama. Mutter Schaf musste über ihr Kind lachen und es umarmen. Komm schon, wir wollen dich waschen. Die Mutter liebte ihr Kind wirklich sehr, sodass sie sich Sorgen um die Sicherheit des Lamms machte. Seine Mutter warnte es immer. Pass auf, du darfst nicht in den Wald gehen. Dort leben wilde Tiere. Die sind gefährlich. Einige wollen dich sogar auffressen. Ach, Mama, du machst dir zu viele Sorgen. Aber das schelmische Lamm hörte nie zu. Es ging ganz selbstverständlich in den Wald und spielte dort so lange, bis es am Abend dunkel wurde. Eines Tages lief das Lamm wie so oft tief in den Wald hinein. Dort sah es eine Quelle. Oh, eine Quelle! Die kommt gerade recht, ich bin etwas durstig. Also ging es, um Wasser aus der Quelle zu trinken und seinen Durst zu stillen. Während das Lamm trank, wurde es von einem Wolf beobachtet, der hinter einem Baum stand. Ah, ein zartes, leckeres Lamm. Heute ist mein Glückstag. Mit diesen bösen Absichten schlich sich der Wolf zum Lamm. Das Lamm bemerkte den Wolf erst gar nicht, da es noch vom Wasser trank. Und außer den beiden Tieren war niemand da, der das Lamm vor dem Wolf beschützen konnte. Du weißt, dass dieser Wald nur den wilden Tieren wie mir gehört. Warum bist du hergekommen und trinkst aus unserer Quelle? Das Lamm erschrak sehr, als es den Wolf vor sich sah. Es wusste, dass Wölfe sehr gefährliche Tiere waren. Mutter hat mich immer vor Wölfen gewarnt. Ich bin nicht sicher, dieser Geselle will mich auffressen. Der Wolf ist grausam. Ich muss dieser Gefahr entkommen, so schnell es geht. Oh, bitte entschuldige, oh mächtiger Wolf, denn ich bin ja nur ein kleines Lamm, das nichts weiß. Du hast das Wasser verschmutzt. Wie soll ich jetzt von diesem trüben Wasser trinken? Entschuldigung nochmals. Aber Sie sollten nicht durstig bleiben, mächtiger Wolf. Das Wasser auf Ihrer Seite ist ja sauber. Was? Das Wasser fließt von da, wo Sie stehen, herunter, wo ich stehe, mein Herr. Der Wolf war sehr überrascht, so eine schlaue Antwort von einem Lamm zu hören. Aber natürlich suchte er nur nach einem Vorwand, um das Lamm zu fressen. Wie kannst du es wagen, mit mir zu streiten? Ich denke, du bist das gleiche Lamm, das mich schon letztes Jahr beleidigt hat. Letztes Jahr? Aber mein Herr, da war ich noch nicht mal geboren. Das Lamm aber merkte, dass der Wolf nur einen Vorwand suchte, um es zu fressen. Das Lamm passte daher ganz genau auf, was es tat und sagte. Auf diese Weise sprachen sowohl das Lamm als auch der Wolf ganz vorsichtig miteinander. Da hörte das Lamm einige Holzfäller kommen. Die liefen genau auf das Lamm und den Wolf zu. Weil das Lamm schlau war, dachte es bei sich: Wenn ich noch etwas länger mit dem Wolf reden kann, kommen die Holzfäller immer näher. Sie werden ihn verjagen. Herr Wolf, Sie haben recht. Ich habe das Wasser verschmutzt, aber ich wollte Ihnen damit nicht schaden. Aber du hast mich schon geschädigt. Oh, lassen Sie es mich wieder gut machen, indem ich Ihnen eine Geschichte erzähle. Geschichte? Ah, was für eine Zeitverschwendung. Aber ich muss Ihnen zuhören und langsam heranrücken, denn ich habe keine Kraft und keine Lust, das Lamm zu jagen. Es war einmal... Auf diese Weise redete das Lamm noch einige Minuten weiter. Während das Lamm sprach, kamen die Holzfäller näher. Sie sahen sowohl das Lamm als auch den Wolf. Ah, schau, da, ein Wolf. Die mag ich nicht. Die Holzfäller schnappten den Wolf und schlugen ihn, bevor sie ihn wieder laufen ließen. Das Lamm war erleichtert. Oh, das ging gerade noch mal gut. Es rannte zurück zur Mutter. Es erzählte seiner Mutter, was mit dem Wolf und den Holzfällern im Wald passiert war. Und dann versprach es seiner Mutter, nie wieder allein in den Wald zu laufen. Die Mutter war sehr froh, dass das Lamm seine Lektion gelernt hatte. Oh ja, ich weiß jetzt, Mutter. Ich darf nicht alleine an fremde Orte gehen, besonders dahin, wo starke und wilde Tiere nur darauf warten, mich zu fressen.